Erster, ich bitte euch deshalb, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euer ganzes Leben Gott als ein heiliges Opfer darbringt, weil dies der wahre Gottesdienst ist. Zweiter, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euer Denken erneuern, damit ihr prüfen könnt, was Gottes guter und vollkommener Wille ist. Dritter, aufgrund der Gnade, die Gott mir gegeben hat, rate ich jedem von euch, sich nicht für wichtiger zu halten, als er tatsächlich ist. Vierter, so wie unser menschlicher Körper aus vielen verschiedenen Teilen besteht, die alle eine eigene Aufgabe haben, so ist es auch in der Gemeinde. Fünfter, obwohl wir viele einzelne Personen sind, bilden wir in Christus einen einzigen Körper und sind alle miteinander verbunden. Sechster, wir haben jedoch unterschiedliche Gaben erhalten, die wir entsprechend dem Vertrauen einsetzen sollen, das Gott uns geschenkt hat. Siebter, wenn jemand die Gabe hat zu dienen, dann soll er fleißig dienen, und wer die Gabe hat zu lehren, soll gewissenhaft unterrichten. Achter, wer andere ermutigen kann, soll das tun, und wer Bedürftigen hilft, soll dies großzügig und mit Freude machen. Neunter, eure Liebe muss ehrlich und ohne Heuchelei sein, weshalb ihr das Böse hassen und am Guten festhalten sollt. Zehnter, liebt einander wie Geschwister in einer Familie und bemüht euch darum, dem anderen mit besonderem Respekt zu begegnen. Elfter, seid nicht träge bei eurer Arbeit, sondern dient dem Herrn mit einem brennenden Herzen und voller Begeisterung. Zwölfter, seid fröhlich, weil ihr Hoffnung habt, bleibt geduldig, wenn ihr Leiden erfahrt, und hört niemals auf zu beten. Dreizehnter, helft anderen Gläubigen, wenn sie in Not sind, und seid jederzeit bereit, Gäste freundlich bei euch aufzunehmen. Vierzehnter, wünscht ihnen Gutes, die euch verfolgen, und segnet sie, anstatt sie zu verfluchen oder ihnen Schlechtes zu wünschen. 15. Freut euch mit den Menschen, die glücklich sind, und zeigt Mitgefühl, indem ihr mit den Traurigen weint. 16. Lebt in Harmonie miteinander und seid nicht stolz, sondern geht freundlich mit den einfachen Menschen um. 17. Vergeltet niemals Böses mit Bösem, sondern bemüht euch darum, vor allen Menschen ein vorbildliches Leben zu führen. 18. Versucht so weit wie möglich und so viel an euch liegt, mit allen Menschen in Frieden zu leben. 19. Rächt euch nicht selbst, meine Freunde, sondern überlasst das Urteil Gott, denn er hat versprochen, dass er für Gerechtigkeit sorgen wird. 20. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, dann gib ihm etwas zu trinken. 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern versuche stattdessen, das Böse durch das Gute zu überwinden.